Yeah. Simsalabim, Edgar, der unsaubere Zauberer. Putzfrauen sagen, Musik ist zu schmutzig, ja? Dabei benutze ich gar nicht so viele schlimme Wörter. Ihr achtet mir zu sehr auf die kleinen Dinge, Kindermörder. Aber ist okay, ich lass mich nicht runtermachen. Also macht dir lieber keine Hoffnungen, Wunderwaffe. Alles leuchtet, wenn Edgar in den Raum tritt. Leute beschmeißen mich mit Feuerlöschern beim Auftritt. Verlass die Bühne mit blauen Flecken und ein paar Narben. Keine Sorge, ist nicht alles Blut, sind auch paar Tomaten. Und deine Genetik manipuliert. Ich frage mich, ob Sarrazin nur Bio-Gemüse kauft. Ja, war vielleicht nicht der allerklügste Einfall. Doch wenn ich erstmal angefangen hab, dann gibt es keinen Halt. Kollegas Goldkette glänzt meine Steinalt. Edgar Wasser, ich trag die Nahrungskette um meinen Hals. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht in meinem Glühwürmchen-Kostüm. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht und sorge dafür, dass ihr euch gut fühlt. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Wieder leuchtet. 2011, Trockenzeit für die Musikindustrie. Geld verdienen mit Musik, effizient, Effi Briest. Aber ich leite keine Plattenfirma, ich mach Kunst. Ich dachte, du machst Hip-Hop. Ja, Kunst. Guter Witz. Ich schätze, wer eine Clownsnase trägt, wird in den meisten Fällen nur als Clown angesehen. Deswegen versuche ich jetzt, die weiße Schminke wegzuwischen und nehme meine Nase ab. Ey, Michael Jackson. Was übrig bleibt, sind die Witze und die Tortenschlacht. Ich stoße auf Zustimmung wie Goebbels im Sportpalast. Oder Martin Luther King. I have a dream. Doch ihr seid alle nicht mit drin. Mein Utopia ist eine Welt, die völlig frei von Menschen ist. Edgar sitzt in Reizwäsche auf dem Bett bei Kerzenlicht. Betrachtet sich im Spiegel und lacht und schläft entspannt ein, nachdem er sich selbst befruchtet hat. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht in meinem Glühwürmchen-Kostüm. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht und sorge dafür, dass ihr euch gut fühlt. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Wieder leuchtet. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht in meinem Glühwürmchen-Kostüm. Und ich lauf durch die Stadt bei Nacht und sorge dafür, dass ihr euch gut fühlt. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet. Ich mach, dass alles wieder leuchtet.